Folge 5 von 25. Welcome back, liebe Leute, to the Wüstenexpress. Hallo, Freunde der geführten Stadtrundfahrt. So, wenn ihr jetzt aus dem Fenster schaut und die ganzen Chinesen draußen mal bitte zur Seite gehen würden, dann könntet ihr das Heidelberger Schloss sehen, also die Reste. Ja, für eine Ruine ganz nett. Jedenfalls attraktiver als meine Schwiegermutter. Die hat ja noch einen Nebenjob als Vogelscheuche. Aber davon mehr ein andermal. Habe die Ehre, auf Wiederhören. Ach, Mensch, der Knopf, das ist aber ärgerlich hier. Systematik. Straten, sag mal, wusstest du, dass wir in die Wüste fahren? Hä? Was faselst du da? In die Wüste. Ja, meine Damen und Herren. Und alle Zwischenwesen eingeschlossen, Sie hören richtig. Straten, der verlorene Sohn, ist in den Kreis der Seinen zurückgekehrt. So, wollen wir unseren alten Freund hier erstmal herzlich willkommen heißen? Eine kleine Erfrischung aus der Bordbar gefällig? Ich sage es nochmal. Wüste. Na gut, dann schluss ich ihm alleine auf dich an. Schön, dass du es noch geschafft hast. Prost. Ja, aber erst als ich den Hunderter gezückt habe, hat der Taxifahrer sich auch an die Abkürzung erinnert und ein paar Einbahnstraßen ignoriert. Ja, was für ein bisschen Großzügigkeit er das auslösen kann, ne? Und das mit der Verhaftung von Silvia Polkarek? Hat geklappt. Ein blau-silbernes Empfangskomitee war schon vor mir da und hat unsere Synchronhoffnung in Handschellen in Empfang genommen. Sehr gut. Sehr schade. Und ein großer Rückschlag für das Synchronschwimmen allgemein. Naja, vielleicht springen du und Dahlia jetzt ein. Genug davon zu verstehen scheint ihr ja. Meinst du? Die Eleganz dafür hätten wir eigentlich auch. Naja, auf jeden Fall bleibt euch die Dressur. Ach ja, von wem? Darf ich nochmal auf die Wüste zurückkommen? Nein. Was denn für eine Wüste? Du plapperst die ganze Zeit nur Wüste, Wüste, Wüste, Nein, Wüste. Nein, es handelt sich nur um eine Wüste und in die fahren wir gerade. Nicht, dass ich wüste. Ja, dazu habe ich doch auch noch so eine schlimme Sandallergie. Eine was? Sandallergie. Wie äußert sich die denn? Ach Gott, ja, das knirscht so zwischen den Zehen und man kriegt so dreckige Finger. Das Laufen im Sand wird beschwerlich. Ja, und man leidet unter Durst. Das ist ein Vogel. Nun, Kamel wäre mir lieber. Gerade in der Wüste. Kamele finden ja immer was. Ich wüsste jetzt auch gerne mal, um was es hier eigentlich geht. Oh, frag das mal besser. Friedrichsberg, ne? Der will uns doch in die Wüste schicken. Was heißt denn hier schicken? Ja. Ich komm doch selber mit. Wir sollen einem alten Freund von ihm helfen. Irgendwas mit Pyramiden und Buddeln und dem Schatz einer alten Königin. Was haben wir damit zu tun? Musst du mich nicht fragen? Frag das Friedrichsberg. Meine Güte, was stellt ihr euch denn so an? Ihr liebt doch das Abenteuer. Das tun wir überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Wir lieben unsere Ruhe. Zu Hause auf dem Sofa. Wenn wir das gewusst hätten, wären wir doch gar nicht erst mitgekommen. Wir dachten schön mit der Bimmelbahn auf die Schwäbische Alb und gut ist. Sowas. Wird es ja auch. Was? Gut. Wird es eben nicht? Warum? Ja. Weil wir jetzt wissen, dass, wenn wir angekommen sind, es gleich ans Buddeln geht. Und wer weiß, was wir da zutage fördern. Bestimmt nichts Gutes. Dann erholt ihr euch eben jetzt auf dem Weg. Dann fällt euch die Anstrengung danach gar nicht so auf. Erholen auf der Reise? Ja. Wie fing denn die ganze Reise an? Auf uns wurde geschossen. Mein Auto sieht aus wie die Tülle von der Gießkanne. Wer zahlt mir das jetzt eigentlich, ja? Ein Zehner würde ich beisteuern. Ach, Unverschämter. Moment, wenn ich tot wäre, würde ich dir gar nichts anbieten. Aus Prinzip. Immerhin haben wir schon einen Mord aufgeklärt. Ich habe den Mord aufgeklärt, um genau zu sein. Und dann war uns die Mumie auf den Fersen. Dieses mörderische Subjekt ist schon aus dem Zug katapultiert worden. Ach. Ja, am liebsten würde ich jetzt schon umkehren. Ja, dann mach doch, wenn du willst. Du hast ja keine Ahnung, was dir da noch an wahnwitzigen Abenteuern entgeht. So, ich möchte diese Abenteuer auch überhaupt nicht erleben. Ich wäre geradezu froh, wenn sie mir entgingen. Oder vielmehr, wenn ich ihnen noch entgehe. Mir geht's da ähnlich. Bitte, bitte. Ich kann euch ja nicht aufhalten. Steigt einfach beim nächsten halt aus. Aber ich würde vorschlagen, bis dahin vertreiben wir uns die Zeit in der Bar. Immerhin haben wir dort eine Verabredung. Eine Verabredung? Und was für eine. Die drei machten sich also, teils zumindest, etwas widerwillig in den Speisewagen mit angeschlossener Bar auf. Was? Zur Bar! Ah, da sind wir ja endlich. Ah, da sind wir endlich. Möchten Sie auch ein Eierlikör und Rucks, mein Lieblingsgetränk? Danke, nein. Eier schlagen mir immer leicht aufs Gemüt. Ich brauche auch was Stärkeres. Also ich hätte nichts gegen ein Eierlikörchen. Was? Ich nehme eins. Ja, oh, da freue ich mich jetzt aber, mit Ihnen anzustoßen und Sie jetzt so, so richtig kennenzulernen, nachdem ich Ihnen schon das Gepäck getragen? Nee, das Dings. Frühstück gebracht? Nein, das... Leben? Ja, Leben gerettet habe. Es ist mir eine ausgesprochene Ehre. Wer sind Sie überhaupt? Mein Name ist Albrecht Friedrichsberg. Ich bin Jupp Straten. Ja, und ich? Ach, komm, Namen kann ich mir ohnehin nicht merken. Schall und Rauch. Ja, was machen Sie hier? Und warum überhaupt? Wir reisen mit dem Wüstenexpress. Hm? Wir reisen mit dem Wüstenexpress. Ja, aber dafür war der Juni verregnet. Erlauben Sie mir, dass ich noch ein paar Worte über das hier schon mehrfach erwähnte Fortbewegungsmittel fallen lasse. Der sogenannte Wüstenexpress erlebte seine Jungfernfahrt im Winter 1878. Exakt 5 Jahre vor dem weitaus bekannteren Zug ähnlichen Namens. Allein dessen Literarisierung durch eine ältere Krimidame machte den Zug weltbekannt und stellte den weitaus luxuriöseren Wüstenexpress in den Schatten. Der Wüstenexpress nimmt die Strecke vom Abfahrtsbahnhof OR Erkenschwick aus, über Wanne Eickel, quer durch Deutschland nach Österreich, von dort über Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Zypern, um endlich sein Ziel, Ägypten, zu erreichen. Nicht unbedingt die direkteste Strecke, aber immer noch von Überraschungen und Abenteuern gespickt. Früher war die Fahrt weitaus strapaziöser, begann sie doch in OR Erkenschwick, daran hat sich tatsächlich bis heute nichts geändert, und führte dann über Österreich-Ungarn, Bosnien, Serbien, Bulgarien, Ostrumelien durch das Osmanische Reich, bis letztlich das Ziel Ägypten erreicht war. Der Wüstenexpress ist bis heute ein aus Schlaf-, Konversations-Spa-, Bar- und Speisewagen zusammengesetzter Luxuszug, der zunächst von der Stadt OR Erkenschwick, mittlerweile jedoch von einem reichen Scheich finanziert wird. Es ist ein rein aus Einzeldoppel- oder Viererkabinen bestehender Zug mit 5 Waggons, darin nicht mitgerechnet die gerade angeführten Spezialwaggons, sowie der Küchenwaggon, der Waggon fürs Personal, benötigt man doch sowohl versierte Techniker als auch versatile Kellner, sprich Bedienung und ebenso herausragendes Küchenpersonal. Allein schon aus kulinarischen Gründen zieht es den ein oder anderen Feinschmecker in dieses exorbitant teure Transportmittel, um eine Weile extraordinär gut zu speisen. Rixberg, warum sitzen wir überhaupt hier drin? Wir gehören keiner Elite an, der Bums hier ist schweineteuer und wir sind tagelang unterwegs. Hätte man das nicht einfacher und billiger haben können? Wären wir nicht schneller nach Ägypten gekommen? Wie denn? Na, fliegen zum Beispiel. Zu unbequem. Aber billiger. Als was? Das Bärenticket für Senioren? Warum sitzen wir in diesem Bummelzug? Ich wollte immer mal hier mitfahren. Ah, da liegt der Hase im Pfeffer. Du hattest wahrscheinlich auch eine Modelleisenbahn. Ja, und? Wir sind hier Erfüllungsgehilfen, damit der Herr Friedrichsberg seinen verborgensten Sehnsüchten frönen kann. Nur wenige Auserwählte kommen also in den luxuriösen Genuss einer Fahrt mit dem Wüstenexpress. Was ausgerechnet Friedrichsberg, Straten und Dahl hierhin verschlagen hat, ist noch nicht zweifelsfrei geklärt, vor allem, wer die Tickets bezahlt hat. Immerhin super Sparpreis. Ja, aber von meiner Kreditkarte. Ja, da bin ich ja fein raus. Die Kreditkarte läuft doch über dein Konto. Ja, da haben wir alle was davon. Auch wäre das auch geklärt. Wo waren wir stehen geblieben? Also, wir sitzen ja eher durchaus gemütlich. Im Wüstenexpress. Genau. Unsere 3 Freunde sitzen also gerade in der Bar des Wüstenexpress mit Sir Lancelot Smith zusammen. Eine Bar, von der manche 5 Sterne Superior Hotels nur träumen könnten. Feinst ziselierte Intarsien à la Japonaise in der dunklen Holzvertäfelung der Wände, goldverzierte Tisch- und Stuhlensembles aus der Zeit des französischen Empire, Original-Tiffany-Lampen, die das ganze Szenario in ein geheimnisvolles Licht hüllen, ein exquisiter Barpianist, ein Barkeeper, der kunstvoll die exotischsten Cocktails mixt, ein Humidor mit den erlesensten Zigarrenspezialitäten, eine exquisite Weinauswahl und eiskaltes Bier vom Fass. Dazu werden je nach Appetit kleine Tellerchen mit Spezialitäten aus aller Herren Länder gereicht, die die Küche à la minute zubereitet. Mulfried, Ulon-Nudeln, Pad Thai, Fufu, Kimchi, Lokomoko. Aber man bedenke immer wieder, Erkenschwick. All das gerne in der gusseisernen Ratsherrenpfanne mit Sauce Hollandaise überbacken serviert. Nun denn, in so einer der weltentrückten Baratmosphäre möchte man sanft in die Nebel eines tiefen Rausches hinabgleiten und danach mit einem glückseligen Lächeln gleich weiter in die ewigen Jagdgründe reisen. Hey, Schnappschocki, mach mal einen guten Whisky auf. Ja, die Klärre hier würde ich nicht mal meinem Muli einflößen. Ja, und ein paar Nüsschen, und zwar subito. Hier, den Teller Kokolores könnt ihr gleich wieder in den Kombüse zurücktragen und uns dafür 2 saftige Hamburger mit allem bringen, ne? Entschuldigen Sie bitte, die Herren, könnten Sie bitte etwas Zurückhaltung üben? Alle hier fühlen sich an Ihnen gestört. Was willst du denn, du Tattergreis? Hallo, mein Kumpel spricht mit dir, oder bist du ein bisschen schwerhörig? Was? Ob du schläfst? Ich muss nach Cher bitten. Blind ist er auch, sonst hätte er sich vielleicht vorher angeschaut, mit wem er sich hier anlegt, was? Ja, wer nicht sehen kann, muss fühlen. Ich werde mich über sie beschweren. Oh, jetzt habe ich aber Angst, Opa. Hey, Bill, schau mal, was da angewackelt kommt. Ui. Alter, mach Platz für die Lady. Hallo, Mieze, hier neben uns ist gerade ein Platz frei geworden. Wer hat denn das Türchen vom Affenhaus offen gelassen, dass ihr etwa Primat nie frei rumrennen könnt? Hm? Ihr seid wirklich das Allerletzte. Haltet besser eure Klappe und bindet euch wie zivilisierte Menschen. Alles klar. Oh, das ist ja auch ein ganz schön starker Thomas. Und wenn nicht? Dann zerquetsche ich die zwei kleinen Nüsschen. Hey, lass meinen Kumpel in Ruhe. Die Hand da weg, sonst fängst du dir eine von mir. Nicht so voreilig, Jungchen. Pass mal auf, du Pflaume. Ah! Oh. Ja. Und das gibt Rührei. Und das war gemein. Und erst der Anfang. Schiebt jetzt aber Dalli, sonst zermalmen wir auch noch den letzten Rest eures erbärmlichen Makatums. Komm, Bob, Rückzug. Brav zurück ins Körbchen, bis Frauchen euch ruft. Na, die haben den beiden aber mal gezeigt, wo die Axt hängt. Nur die Axt im Haus erspart die Säge. Solange der Hammer bohrt. Die Frau von heute ist Hammer und Axt in einem. Da ist der Mann an sich bestenfalls noch der Hobel. Verzeihung? Mein Name ist Gräfin Sophie von Scharmützel. Ich wollte mich nicht in Ihr Gespräch einmischen, aber doch zumindest einen kleinen Impuls setzen. Ja, danke, das ist Ihnen gelungen. Sir Lancelot. Ja. Oh, Sie sind tatsächlich hier weit und breit der einzige Mann von Format, wie Sie es mit den zwei Halbstarken da aufgenommen haben. Ja, naja, wenn Sie nicht eingeschritten wären, dann müsste ich jetzt wohl meine Knochen neu sortieren. Beim Osteopathen. Der Wille zählt. Das sage ich auch immer. Ruhig, Willi, wenn sich Erwachsene unterhalten. Ja, schon mein Fehler. Nein. Weiter geht's mit Folge 6.